Kundgabe 5762. Empfangen durch Bertha Dudder am 6.9.1953. Licht, Kraft, Gnade, Hausvater. Licht und Kraft und Gnade empfanget ihr, so ihr nur danach verlangt. Und ihr werdet wahrlich keinen Mangel haben, wenn ich euch alles zusichere, wessen ihr bedürfet, um eure Erdenlebensaufgabe erfüllen zu können. So wie ihr euch nur auf meine Seite stellet, so wie ihr bewusst mit mir in Verbindung tretet, durch inniges Gebet, durch vertrauliche Zwiesprache, wodurch ihr den Glauben an mich beweiset, gehöret ihr zu den meinen, für die ich nun sorge, die ich führe, die ich betreue und denen ich immer helfe, zur Höhe zu gelangen. Die meinen aber sind niemals verlassen. Von den meinen erwähle ich mir nun solche, die mir freiwillig ihre Dienste antragen, weil ich Menschen benötige, die in meinem Auftrag arbeiten für mich und mein Reich. Und diese nun sind als meine Knechte fortan in meinem Hause tätig. Sie werden also voll und ganz von mir versorgt, weil ein guter Hausvater die nicht Mangel leiden lässet, die für ihn tätig sind. Es braucht sich also keiner meiner Knechte um Irdisches zu sorgen, weil ich alle diese Sorgen übernehme, und geistige Güter gehen ihnen gleichfalls zu, weil sie diese verwerten zur Arbeit in meinem Weinberg. Licht, Kraft und Gnade. Was brauchet ihr noch, so ich euch diese Güter reichlich zugehen lasse? Dann könnet ihr euch stets behaupten, solange ihr auf Erden weilet, denn dann stehet ihr im Wissen um alles. Ihr seid nicht kraftlos und ihr erhaltet mehr, als ihr verdient. Ihr werdet von mir versorgt, wenngleich euer Geisteszustand noch mangelhaft ist. Denn meine Liebe übersieht eure Mängel und wendet euch ungemessen die Gnaden zu, die ihr nun nützen könnet und stets erfolgeintragend sind für eure Seele. So wie ihr von mir Licht, Kraft und Gnade anfordert, beweiset ihr, dass ihr geistig streben wollet, dass es euch ernst ist um eure Vollendung, dass ihr zu mir verlanget und euch in eurer erkannten Schwäche demütig an mich wendet, um Zuwendung dessen, was euch mangelt. Und geistige Bitten werde ich stets erfüllen und euch reichlichst bedenken, denn ich weiß, dass ihr das Empfangene nun wieder verwertet für mich und mein Reich, dass ihr euch Kraft von mir zusichert, um mir dienen zu können, und ich segne euren Willen. Was ihr tut für mich und mein Reich, das vergelte ich euch reichlich, denn es ist eine Liebesarbeit an den Seelen eurer Mitmenschen, die in Not sind. Es ist eine erbarmende Hilfe an den Seelen im Jenseits, die euch brauchen, um ihrer Not zu entrinnen. Und ihr dienet mir, so ihr diesen Seelen dienet. Gebet ihnen, und ihr werdet von mir empfangen. Ihr werdet keinen Mangel haben, so wie ihr nur selbst austeilet den Armen und Bedürftigen. Denn ihr seid dann tätig an meiner Statt, der ich stets und ständig geben möchte, doch euch als Mittler benötige, solange sie selbst die Verbindung mit mir nicht herstellen. Denn ich kann nur geben, wo meine Gabe angefordert wird oder, so sie dargeboten wird, dankend in Empfang genommen und genützt wird. Euch als Mittler und meine Diener auf Erden teile ich ungemessen aus, was ihr begehret, geistig und irdisch werdet ihr empfangen, wie ich es euch verheißen habe. Amen.